بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Beginnt im Namen Allahs, Allahs Segen und Heil, Barmherzigkeit an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen, uns Ikhlas geben, unseren Worten, unseren Taten, und unsere Herzen reinigen vor der Augendienerei, und unsere Taten ebenfalls, und uns Aufrichtigkeit schenken. Wir machen inshallah ta'ala heute weiter mit dem 52. Unterkapitel von Kitab al-Salah, dem Buch über das Gebet. Und zwar heißt es, wenn Frauen zur Moschee gehen, das ist Hadith Nummer 565 auf der Seite 288 im ersten Band von Sunan des Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala. Abu Huraira berichtet, radiallahu ta'ala anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, verweigert den Dienerinnen Allahs nicht, in die Moschee zu gehen. Aber wenn sie gehen, sollen sie unparfümiert gehen. In dem Bericht danach berichtet uns Abdullah ibn Umar, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, verweigert den Dienerinnen Allahs nicht, in die Moscheen zu gehen. In diesen beiden Hadithen über Abu Hurair und Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma entnehmen wir natürlich offensichtlich die Antwort aus der Frage oder der Fragestellung, der Überschrift, wo es heißt, wenn Frauen zur Moschee gehen. Die Frage ist also, ist das erlaubt? Und wenn ja, gibt es dafür Bedingungen, die eingehalten werden müssen? Und die Antwort lautet, ja, unter bestimmten Bedingungen dürfen die Frauen zur Moschee gehen. Und dieses ist eines der Unterschiede zwischen dem Gesetz zwischen den Frauen und den Männern, denn die Männer sind angehalten, ihre Gebete in der Moschee zu verrichten, und die Belohnung für das Gebet in der Moschee ist für die Männer wertvoller, als wenn sie es zu Hause verrichten würden oder in einer anderen Stelle, selbst wenn es in der Gemeinschaft wäre. Das ist die eine Angelegenheit. Zweitens entnehmen wir aus diesem Hadith die religiöse Pflicht, dass eine Ehefrau auf ihren Ehemann hört, ihm gehorcht. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht hier die Männer an, in deren Hand die Macht über seine Familie ist, islamisch gesetzlich gesehen. Und sonst würde der Aufruf, sonst würde die Anrede an die Männer sinnlos sein. Gleichzeitig hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Frauen angeordnet, dass wenn sie hinausgehen, dann sollen sie unparfümiert gehen. Und dieses, dass sie unparfümiert gehen, ist nämlich, denn wir gehen davon aus, dass eine muslimische Frau die Kleiderordnung einhält, sprich ihren Hijab trägt. Aber es gibt ja andere Möglichkeiten, wie man andere Menschen auf sich aufmerksam machen kann. Das ist einmal durch das Visuelle, und das wird natürlich durch den Hijab vermieden. Und das Zweite ist das, was man hören kann, und dazu gehören Schmuck, Fußschmuck und anderes, das klappert und sich bewegt und Geräusche macht, wenn man sich bewegt und rasselt. Und die zweite und die dritte Sache ist eben das, was man mit der Nase, mit dem Geruchssinn aufnehmen kann. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier angesprochen. Und wir können sagen, dass dieses Beispiel, das er erwähnt hat, alaihi salatu wassalam, keinen Anspruch erhebt auf Vollständigkeit, sondern das ist ein Beispiel von vielen Dingen, die eventuell eine Frau machen könnte, wenn sie das Haus verlässt, um die Aufmerksamkeit anderer auf sich zu richten. Und wenn natürlich nicht einmal ihr erlaubt ist, dass sie durch Geruch auf sich aufmerksam macht, dann erst recht nicht durch ihre Kleidung. Und wie gesagt, das ist ein Beispiel, das für anderes steht. Wallahu a'lam. Und auch in der nächsten Überlieferung haben wir noch einmal den Hinweis darauf, dass, wie heißt es, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, verweigert den Dienerinnen Allahs nicht in die Moscheen zu gehen. Und das ist ja ein Ort, der, an dem Gutes getan wird. Das ist ein Ort, zu dem man hinausgeht, um sich seinem Herrn zu nähern. Und wenn sogar hierin eine Frau ihren Mann um Erlaubnis bitten muss, dann erst recht in Bezug auf Dinge, die zu den sogenannten Mubahat gehören. Das heißt, Dinge sind, für die man weder belohnt wird, noch dafür bestraft wird. Dann der nächsten Überlieferung sagte Abdullah ibn Umar, berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, verweigert euren Frauen nicht, in die Moscheen zu gehen, aber ihre Häuser sind besser für sie. Verweigert euren Frauen nicht, in die Moscheen zu gehen, ist das inhaltlich dasselbe, was wir auch schon vorher erfahren haben. Aber hier ist der Zusatz, dass ihre Häuser besser für sie sind. Und die Frage ist natürlich, in welcher Hinsicht ihre Häuser besser für sie sind. Und offensichtlich, also das ist das Erste, woran man denkt in diesen Hadithen, denn es geht ja hier um die Frau. Es geht ja hier nicht um bestimmte Frauen, sondern es geht um das Geschlecht der Frau, dass diese für sie das Beten zu Hause besser ist als für die Männer, hängt offensichtlich damit zusammen, dass sie die Aufmerksamkeit der Männer auf sich lenken, wenn sie sich zur Moschee begeben. Und die islamische Gesetzgebung und wie jedes andere Gesetz auch macht Regeln für die Allgemeinheit. Und wie man so schön sagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Warum sagt man Ausnahmen bestätigen die Regel? Weil sie Ausnahmen sind sie selten. Wenn sie häufig vorkämen, dann wären es keine Ausnahmen mehr. Ja? Eine Ausnahme ist eine Ausnahme, weil sie selten vorkommt. Kommt sie zu häufig vor, redet man nicht mehr von Ausnahmen. Dann ist es eigentlich die Regel. Dann ist die Ausnahme die Regel und die Regel die Ausnahme geworden. Insofern, wenn eine Frau ihr Gebet in der Moschee verrichtet, ist das gut für sie und es spricht nichts dagegen, dass sie auch Belohnung dafür bekommt, dass sie auch in der Gemeinschaft betet und anderes. Aber man muss eben das Gesamtbild betrachten. Es ist wertvoller für sie, vielleicht in der Gemeinschaft zu beten, aber diese Gemeinschaft muss ja nicht die Gemeinschaft in der Moschee sein. Kann ja auch eine Gemeinschaft sein, die sie zu Hause bildet. Und deswegen, ihre Häuser sind besser für sie. In welcher Hinsicht? Nicht unbedingt in Bezug auf das Gebet, weil es kann sein, dass jemand, wenn er in einer Gemeinschaft betet, ein besseres Gebet an den Tag legt, als wenn er alleine betet. Ja. Aber besser hinsichtlich, dass sie den Schaden von sich abwendet und keine Versuchung für andere darstellt. Und طبعاً, يعني, wir wollen jetzt nicht zu sehr philosophieren über was alles an Weisheiten gibt. Die Gesetze Allahs Azzawajal stammen von einem Hakim, an Weisen. Aber man soll auch wissen, dass der Mensch hat sich an die Texte zu halten, wie sie überliefert sind. Okay, also du bist nicht schlauer und nicht intelligenter und nicht weiser als die Gesetzestexte. Ja? Und stellt euch mal vor, die Häuser der Menschen würden in einer muslimischen Gesellschaft oder von Muslimen in einer nicht-muslimischen Gesellschaft 5-mal pro Tag zu bestimmten Zeiten komplett leer sein. Jeder weiß, in dem Haus ist vor dem Gebet, nach dem Gebet niemand mehr da. Okay? Und das 5-mal pro Tag. Das sind alles Angelegenheiten, die Allah subhanahu wa ta'ala weiß. Er weiß subhanahu wa ta'ala, warum er wie, was und wo anordnet. Und deswegen, und die viele Weisheiten, an die denkt man nicht. Ja, und deswegen soll das Erste, das Beste im Umgang von dir mit den Gesetzestexten sein, der sogenannte Istislam. Und denkt auch mal dran, liebe Geschwister, wir leben in einer Gesellschaft, die hier in Deutschland, die allgemein nicht religiös ist. Ja, also weder islamisch religiös noch anders religiös. Und mit religiös meine ich jetzt in diesem Zusammenhang, dass es eine Gesellschaft ist, die an das Verborgene glaubt, so wie es überliefert worden ist. Sowohl ob es in unserer Schrift ist oder auch in einer anderen Schrift ist. Und, sondern es ist eine Gesellschaft, wo einem beigebracht wird, du bist ein Mensch und du bist nicht nur ein Mensch, sondern du bist, sage ich mal, ein vernünftiger Mensch, wenn du dich von der Religion entfernst. Ja? Das hat natürlich viel zu tun mit der Vergangenheit, die manche Leute auch durchgemacht haben mit Religionen. Ja? Das ist immer natürlich auch ein Problem. Und deswegen sieht man in dieser Gesellschaft her die Entfernung von, oder zumindest viele Leute, die Entfernung von der Religion einen Fortschritt. Ein Fortschritt, ja. Und es ist ja auch teilweise so. Es ist auch teilweise so, weil die Religionen, es gibt ja nur eine wahre Religion. Und deswegen sich zu entfernen von den anderen Religionen ist ja eine Art Fortschritt. Ja? Aber das Problem ist eben, dass es dazu geführt hat, dass die Menschen immer mehr ihren Verstand in den Vordergrund stellen und sagen, guck mal, damals hat man uns das und das beigebracht. Es gab das Weltbild, dass diese Erde so klein ist, wie sie ist, darüber ein Himmel ist und Gott darüber schon ist, sofort darüber ist. Ja? Da gibt es auch teilweise Zeichnungen über solche Sachen. Ja? Und da hat man eben gesagt, seht ihr, jetzt haben wir uns weiterentwickelt und die Wissenschaft hat gezeigt, dass es eben über diesen Wolken noch nicht, Gott ist noch nicht über diesen Wolken hier, sondern die Frage ist, wo ist er? Ja? Deswegen haben dann manche geleugnet natürlich, ja? Weil sie gesagt haben, er ist doch nicht da, wo ihr es behauptet habt, er sei dort gewesen. Und gerade in dieser Gesellschaft, darauf will ich letztendlich hinaus, bevor wir zum Text zurückkehren, ist, da jetzt in dieser Gesellschaft der Verstand immer mehr in den Vordergrund gerückt ist, erwartet man oder denken viele Leute, dass der Verstand dasjenige ist am Menschen, das unterscheidet zwischen richtig und falsch. Und sicherlich ist das ein Mittel zum Unterscheiden zwischen richtig und falsch, aber der Verstand ist eben nicht grenzenlos, der Verstand ist eingeschränkt und er braucht die Erfahrung, er braucht die Leitung und er braucht die Rechtleitung, die einem sagt, wo es in welchen richtigen Weg es geht. Und jeder Mensch über sich selbst, wenn er sich nachdenkt, wenn du heute 20 Jahre alt bist, lachst du über dich, als du 10 Jahre alt warst. Und wenn du 30 bist, lachst du über dich, als du 20 warst. Und 40 über 30 und so weiter und so fort. Ja? Bis du irgendwann mal sozusagen die Vollreife erlangst, vielleicht so mit 40, 50 Jahren, und dann irgendwann geht es dann auch wieder bergab. Ja? Aber du siehst, in deinem Leben, es gab immer einen Zeitpunkt, wo du nicht so reif warst, wie du jetzt reif bist. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir bestimmt hat, bis zu einem bestimmten Lebensjahr immer reifer zu werden geistig, warum sollte er nicht imstande sein, dich noch mehr reifen zu lassen, als du jetzt schon bist? Sodass du, wenn du noch älter geworden wärst, wieder lachen würdest über dein Alter, das du vorher gehabt hast, mit 50, 60 oder was auch immer. Und in dieser Gesellschaft, wo es immer mehr darum geht, den Verstand in den Vordergrund zu stellen, müssen wir diesem entgegenwirken. Müssen wir diesem entgegenwirken mit der vollkommenen Hingabe und Ergebenheit gegenüber den göttlichen Worten. Weil wir können genauso argumentieren und sagen, der gesunde Menschenverstand besagt, dass mein Schöpfer besser über mich Bescheid weiß, als ich über mich selbst. Und ich muss nur beweisen, ich muss nur überzeugt sein, ich muss nur wissen, ich muss nur die Information haben, dass das, was vor mir liegt, die Worte Allahs sind oder die Worte seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam, dann kann ich mich darauf verlassen, dass das vollkommener ist als mein eigener Verstand. Und diese Sachen sind wichtig, weil diesen Sachen wird man konfrontiert. Also wenn nicht du, dann deine Kinder. Wenn nicht deine Kinder, dann ihre Geschwister und wer auch immer. Du wirst immer mit solchen Sachen konfrontiert werden. Und wenn du jemandem sagst, ich glaube daran, weil Gott das gesagt hat, dann bleibt ihm keine andere Möglichkeit übrig, als dass er leugnet. Okay? Das Leugnen. Al-Juhud ist dann die letzte Möglichkeit des Entkommens, wenn es überhaupt ein Entkommen ist. Indem er dir sagt, nein, das sind nicht Gottes Worte. Oder das sind nicht die Worte des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ja? Aber ansonsten, wenn du ihm sagst, stell dir vor, das sind Allahs Worte, dann kann er dir nicht gegen argumentieren. Er kann dir nur sagen, ich glaube nicht, dass es Gottes Wort ist. Das ist das Letzte, was ihm übrig bleibt. Und das ist ein anderes Thema, wenn er nicht glaubt, sie ihre Religion und zwar unsere Religion. Lakum dinukum, waliya din. Das ist kein Problem. Jeder kann ruhig glauben, was er möchte. Aber das ist der, und deswegen, weil, also diese Themen verfolgen uns immer wieder. Und deswegen ist die grundlegende Basis entscheidend. Überlegt mal, bei vielen Hadithen, die wir hören, wo uns dann die Frage kommt, zum Beispiel jetzt, wenn jemand so ein Hadith liest hier, erstens, ihre Häuser sind besser für sie. Die Häuser der Frauen sind besser für sie. Das Erste, was wir doch gemacht haben, gerade eben, war zu überlegen, in welcher Hinsicht besser. Oder nicht? Ist das nicht eigentlich, wenn man sich an die eigene Nase greifen möchte, fassen möchte, ist das nicht eigentlich ein Versuch, diesen Hadith logisch zu verstehen? Richtig? Warum haben die Sahaba das nicht gemacht? Warum nicht? Versteht ihr? Und deswegen, es ist ja, um natürlich sich hier zu verteidigen, es ist ja kein Vergehen zu fragen nach den Weisheiten. Aber ihr kennt den Unterschied zwischen Fragen nach den Weisheiten und zwischen Hinterfragen einer Weisheit. Hinterfragen bedeutet, was? Dass man das anzweifelt. Ja, also man guckt, stimmt das überhaupt? Ja? Aber nein, wir sind überzeugt davon, dass es richtig ist. Wir sind überzeugt davon. Nur wir wollen nach den Weisheiten suchen, um unseren Iman noch mehr zu stärken. Das ist kein Problem. Ibrahim a.s. hat auch gesagt, Rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta. Mein Herr, zeig mir, wie du die Toten wieder zum Leben erweckst. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bishakki min Ibrahim. Er sagte, wir haben eher ein Anrecht zu zweifeln als Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. der Prophet, den Gesandten, Ulul Azm, fest entschlossenen Gesandten Allah subhanahu wa ta'ala, stellt diese Frage. Wenn jemand, wir dürfen eher diese Frage stellen. Aber weder zweifeln wir, noch hat Ibrahim gezweifelt. Aber wie ich gesagt habe, es ist eine Einstellungssache. Und das erkennt man auch bei dem einfachen Muslim, dessen Herz voller Nur ist und voller Iman ist, der, wenn man ihm sagt, Allah hat das und das gesagt, dann nimmt er das an, ohne das zu hinterfragen. Weil es ist nicht wichtig, warum. Wichtig ist, hat er das gesagt, dann halte ich mich daran. Und deswegen ist auch vielleicht der Grund, warum bei vielen Überlieferungen die Sahaba nicht viel hinterfragen. Der Prophet hat was erklärt. Deine Aufgabe ist, das jetzt anzunehmen und umzusetzen. Okay? Und das war's dann auch. Und manchmal haben sie gefragt, aber trotzdem, wie weit haben sie dann gefragt? Also versucht das mal im Hinterkopf zu behalten, bei anderen Überlieferungen, wo das Erste, was du machst, du gehst dann zu einem Gelehrten, fragst ihn, ja, warum hat er das und das gesagt? Gegenfrage, warum hat die Sahaba das nicht gefragt? Weil das jetzt gar nicht so wichtig ist. Wichtig ist erstmal hier, du sollst dich an die Anordnung halten. Anordnung lautet, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ. Bleibt, o Frauen, in euren Häusern. Das ist die Antwort im Koran, Karim. Richtig? Das ist nur ein Beispiel für diese Ayah, die Allah in Surat al-Ahzab offenbart hat, subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, erlaubt den Frauen, bei Nacht in die Moscheen zu gehen. Da sagte einer seiner Söhne zu ihm, bei Allah, das heißt einer der Söhne von Abdullah ibn Umar, ja, sagte zu ihm, bei Allah, wir werden es ihnen nicht erlauben. Dann gehen sie nämlich und benutzen es als Vorwand. Bei Allah, wir erlauben es ihnen nicht. Da schalt ihn Ibn Umar und wurde zornig und sagte, ich sage zu dir, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, erlaubt es ihnen. Und du sagst, wir werden es ihnen nicht erlauben. Diese Überlegung des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wasallam ist ein weiteres Beispiel oder erwähnt einen weiteren Fall, weil die erste Überlieferung war, erlaubt den Frauen oder verbietet den Frauen nicht, in die Moscheen zu gehen. Und hier ist die ausdrückliche Erlaubnis, dies bei Nacht zu erlauben. Das ist ein schönes Beispiel für die Geschwister unter euch, die sich ein bisschen auch mit den Grundlagen des Fiqh beschäftigen, Usul al-Fiqh, ja, ist hier die Umkehrschlussfolgerung, der Umkehrschluss nicht gemeint ist. Und deswegen ist es immer ein großes Problem, der Mensch neigt schnell dazu, das Gegenteil zu verstehen, von dem, also das Gegenteil des Gegenteils, das ist immer ein Umkehrschluss. Ja. Weil hier heißt es ja, in dem Hadith vorher hieß es wortwörtlich, verweigert euren Frauen nicht in die Moscheen zu gehen. Okay? So. Und diese Überlieferung jetzt heißt es, erlaubt den Frauen bei Nacht in die Moschee zu gehen. Jetzt könnte man denken, erlaubt den Frauen nicht tagsüber in die Moschee zu gehen. Okay? Das wäre die umgekehrte Schlussfolgerung. Aber die ist falsch. Die ist falsch. Ja? Also sie ist immer falsch, wenn sie einer Aam-Aussage widerspricht. Ja, das ist so eine Regel. Wenn die Umkehrschlussfolgerung sowieso ist ein Thema für sich. Ja? Aber wenn sie einer Aam-Aussage widerspricht, dann ist sie auf jeden Fall falsch. Wenn sie einer Aam-Aussage widerspricht. Ja? Der Ton liegt auf das Widersprechen. Entscheidend ist hier, dass es den Frauen erlaubt ist, bei Nacht zur Moschee zu gehen, als auch bei Tag zur Moschee zu gehen. Und jetzt will ich, dass wir diesen Hadith einmal erleben, einmal spüren. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, yani stell dir mal vor, was will denn Abdullah ibn Umar sagen? Stell dir mal vor, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt dir ins Gesicht, erlaube deiner Frau bei Nacht in die Moschee zu gehen. Und dann kommt eine Antwort, wir werden es ihnen nicht erlauben. Versteht ihr? Wenn jetzt jemand sagt, diese Zurückweisung, die ist ungeheuerlich. Okay? Und es gibt faktisch keinen Unterschied, ob diese Zurückweisung direkt geschieht in diesem Beispiel, wie ich gerade eben gesagt habe, oder ob du hörst, es ist ein Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Was jetzt auch in diesem Fall der Fall ist. Und darüber steht in Übereinstimmung. Übereinstimmung heißt da muttafaqun alayh. Das bedeutet einfach, dieser Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Okay? Das heißt, liebe Geschwister, das soll für uns ein warnendes Beispiel sein. Denn wenn jemand einen authentischen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückweist. Authentisch heißt, gemeint ist, er hat gehört, dass dieser Hadith authentisch ist. Ja? Und es ist kein Hadith, wo die Gelehrten darüber diskutieren und er hat was anderes gelernt, wie die Fiqh-Gelehrten untereinander manchmal disputieren. Das ist überhaupt nicht damit gemeint. Ja? Weil hier der Sohn hat nicht gesagt, Papa, bist du sicher, dass der Prophet das gesagt hat? Ich glaube nicht, dass er es gesagt hat. Er hat ihm nicht vorgeworfen, dass er sich geirrt hat, sondern er hat einfach gesagt, wir machen es nicht. Und diese direkte Konfrontation mit dem Hadith ist etwas Ungeheuerliches. Und das ist schwächt den Iman. Ja, weil dein Herz soll offen sein für die Gebote und sie annehmen, wie sie sind. Das ist Islam in deinem Herzen sein. Ja, das ist die Grundlage der Religion überhaupt. Wenn du kein Islam machst, hast du kein Islam. Ja, die Grundlage überhaupt ist dieser Islam. Und wenn der nicht vorhanden ist und wenn der nicht einmal dich dazu bringt, zu sagen, das anders zu formulieren. Versteht ihr? Es gibt nämlich eine ähnliche Überlieferung von Aisha radiallahu anha, wo sie dann gesagt hat, wüsste der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was die Frauen gemacht haben, würde er es ihnen nicht mehr erlauben. Seht ihr? Ist inhaltlich mehr oder weniger dasselbe, aber irgendwie doch nicht. Ja? Erstens ist es ein Konjunktiv. Das heißt, und zweitens hat sie den Hadith offensichtlich nicht verworfen. Ja? Sie hat nur gesagt, so angedeutet, der Prophet hat das gesagt damals zu Frauen, die sind heute aber anders, sind nicht mehr die gleichen. Das ist alles, was sie angedeutet hat. Aber sie hat es trotzdem nicht verworfen. Ja. Und deswegen schalt ihn sein Vater und wurde zornig, weil wenn das Herz nicht zornig wird für die Übertretungen der Schranken, die Allah also gesetzt hat, wann sonst soll es zornig werden? Und sie haben darin in ihrem Gesandten sallallahu alaihi wasallam ein schönes Vorbild und sagt, ich sage zu dir, der Gesandte Allah sagte, erlaubt es ihnen. Und du sagst, wir werden es ihnen nicht erlauben. Deswegen, was wir aus den Hadithen dringend lernen müssen, ist es der Anstand im Umgang mit den Aussagen Allahs und seines Propheten sallallahu alaihi wasallam und danach auch mit den Aussagen der Ulama. Genau das Gleiche. Denn ein Alim ist deswegen ein Alim, weil er nach unserer Überzeugung spricht im Namen der Religion. Ja? Und deswegen, wenn du einen Gelehrten fragst, dann beleg dir 5-mal vorher, ob du ihn fragst. Erstmal, weil du musst sicher sein, dass das, was du fragst ihn, weil du willst ja jetzt wissen, was Allah dazu sagt und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam. Deswegen bereite dich darauf vor, erstens frag ihn, wenn du überzeugt bist, dass er dir auch sagen wird, was die Wahrheit ist. Ja? Und zweitens, bereite dein Herz darauf vor, es anzunehmen, wie er es dir sagt. Ja, es ist kein Widerspruch, dass man nachher meint, okay, vielleicht hat er mich falsch verstanden oder so. Das ist kein Problem. Aber trotzdem soll man sich vorher Mühe geben und die Frage ordentlich stellen. Ja, ordentlich stellen, damit du auch die Antwort bekommst, die zu deiner Frage passt. 53. Die diesbezügliche Verschärfung. 569. Aisha, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagte, radiallahu anha, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam erlebt hätte, was die Frauen heutzutage tun, hätte er es ihnen verweigert. Hätte er es ihnen verweigert, in die Moschee zu gehen, genauso wie es den Frauen der Kinder Israels verweigert wurde. Der Überlieferer Yahya sagte, ich fragte Amra, Amra ist diejenige, die den Hadith über Aisha überliefert. Also wenn man den Sanad im Arabischen sich anschaut, dann sieht man den Namen da. Ich fragte Amra, wurde den Frauen der Kinder Israels dies verweigert? Sie sagte ja. Dieser Hadith, auf den habe ich ja bereits verwiesen. Lange Rede, kurzer Sinn, das habe ich ja gerade schon erklärt im vorigen Hadith. Zusammengefasst, Aisha radiallahu anha hat die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht verworfen. Sie stellt eine Hypothese auf. Sie sagt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt noch am Leben wäre, was er nicht ist, und deswegen wird das Gesetz auch nicht geändert, ja, weil das Gesetz gilt allgemein. Und auch der Prophet, als er diese Worte gesagt hat, verweigert euren Frauen nicht in die Moscheen zu gehen, hat er auch gewusst, dass es Frauen gibt, die sich an die Regeln halten, und es Frauen gibt, die sich nicht an die Regeln halten. Das hat er nicht verpasst, weil seine Aussagen sind Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagte, utitu jawami'ul kalim. Das heißt, mir wurden die kurzen und prägnanten Worte eingegeben oder gegeben. Utitu, ja, ist im Passiv. Ja. Und deswegen, die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind nicht wie die Worte eines anderen Menschen. Dann haben wir in diesem Hadith eine sogenannte Israeliya. Ja, Israeliya, damit meint man eine israelitische Überlieferung. Und israelische Überlieferungen, damit meint man die Geschichten über die Propheten des Volkes der Schrift. Ja? Das heißt, alles, was erzählt wird über Isa a.s., über Musa a.s., über über diese Propheten von früher, nennt man Israeliyat. Okay? Und diese, davon gibt es natürlich authentische, davon gibt es unauthentische und davon gibt es auch welche, die weder noch, also da profitieren wir davon, da sind Weisheiten dahinter, ja, aber wir können nicht jetzt sagen, ob der Prophet so und so damals wirklich gesagt hat oder nicht gesagt hat. Und eine Form der und die authentischen davon sind natürlich nur diejenigen, ja, die uns auf authentischem Weg auch erreicht haben. Und das bedeutet nicht, wie vielleicht der ein oder andere denkt, dass das vom Volk der Schrift überliefert wird. Das gibt es gar nicht. Also Überlieferung authentisch über das Volk der Schrift, Psi und Propheten, gibt es nicht. Die einzige Umma auf der Welt, die geschlossene Überlieferungsketten hat, bis zu ihrem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, ist die muslimische Umma, keine andere. Deswegen, wie kann es nur solche authentische Überlieferungen geben? Über den Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, über Allah azza wa jalla, der überlieferte uns etwas. Tayyib. Also gehört das zu den Erleichterungen dieser Umma, das ist eine Rahma, die hier, dass den Frauen der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Besuchen der Moscheen erlaubt worden ist und den anderen wurde es verboten. Und es gibt viele Erleichterungen dieser Scharia, zum Beispiel auch das Beten. Die mussten damals immer in der Moschee beten, die konnten gar nicht woanders beten. Und wir, Alhamdulillah, egal wo wir uns befinden, dürfen wir unser Gebet verrichten. Wir müssen nicht in einer Moschee drin sein. Abdullah رضي الله تعالى عنهما überliefert und offensichtlich ist hier auch Abdullah ibn Umar gemeint, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Gebet einer Frau in ihrem Haus ist besser als das Gebet im Atrium und ihr Gebet in ihrem Schlafzimmer ist besser als irgendwo anders im Haus. Diese Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam weist eben darauf hin deutlich, dass je weiter die Frau entfernt ist von den Blicken der Männer, desto besser ist es für sie und ihr Gebet. Weder wird sie abgelenkt, noch lenkt sie andere Leute ab. Ich denke, die Überlieferung ist deutlich. Je weiter sie sich entfernt, weil entweder sie außerhalb des Gebetes oder sie ist in ihrem Vorraum oder Atrium oder sowas oder sie ist dann noch weiter versteckt, sage ich mal, in ihrem eigenen Schlafzimmer. Und ich habe mal sogar gehört, wie ein Prediger gesagt hat, es gibt manche Leute, die wollen am liebsten, dass die Frau gar nicht nach draußen geht, sondern am besten in ihrem Schlafzimmer betet. Ja? Und hat wohl verpasst, dass es ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, über Allah ihm verzeihen, der ist mittlerweile verstorben, rahimahullah. Aber sowas kann natürlich passieren, dass man Sachen verwirft, obwohl es dazu eine Überlieferung gibt. Deswegen muss man aufpassen. Ja? Deswegen, wir dürfen nicht sprechen aus dem, was wir gewohnt sind, aus der Gesellschaft, in der wir uns befinden und so. Das ist alles zweitrangig. Ja? Erstrangig ist, was sagen die Texte. Und danach guckt man, in welcher Gesellschaft man sich befindet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer die Wahrheit in den Mund legen und uns wirklich immer zum Licht leiten, dass wir immer die Wahrheit sagen und auch danach handeln nochmal. Ibn Umar radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, würden wir doch diese Tür da den Frauen überlassen. Der Überlieferer Nafi' sagte, Ibn Umar trat dann niemals dadurch ein, bis er starb. Abu Dawud sagte, Ismail ibn Ibrahim berichtet über Ayyub ibn Nafi', dass Umar dies sagte, diese Überlieferung ist authentischer. In diesem Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, لو تركنا هذا الباب للنساء, würden wir doch die Tür da nur für die Frauen lassen. der Prophet hat das nicht einmal angeordnet, hat nur den Wunsch geäußert. Und schon war dieser Sahabi, Ibn Umar, radiallahu anhu, der Erste oder einer der Ersten, die danach gehandelt haben. Und das ist auch immer das. Ich guck mal. Und dadurch sind diese Menschen auch zu Vorbildern geworden. Nicht, weil sie geschaut haben, was muss man nicht. Das ist ja freiwillig, ist eine Sunna, dann kann man die ja weglassen oder sowas. Ja. Sondern nein, man sucht die Zufriedenheit, man trachtet nach der Zufriedenheit Allahs und seines Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Und das ist einer von mehreren Hadithen über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die deutlich machen, dass die Geschlechtertrennung eine religiös gewollte Sache ist und gut ist und vernünftig ist. Und sogar die Nicht-Muslime stimmen diese Sache mit uns darüber ein und trennen. Ja, trennen. In verschiedenen Begebenheiten trennt man die Geschlechter voneinander, weil man der Meinung ist, dass es besser ist. Bis auf manche Situationen, es gibt in jeder Gesellschaft vernünftige Menschen, es gibt in jeder Gesellschaft unvernünftige Menschen, das ist nicht unser Thema. Aber entscheidend ist, dass diese Trennung von den Geschlechtern eine Sache ist, die für beide Geschlechter gut ist. Und bis noch vor kurzem gab es auch, und bis heute gibt es teilweise noch, auch in sogenannten fortschrittlichen Ländern, Schulen, die getrennt sind, ja, Toiletten, die getrennt sind, Sportunterrichte, die getrennt sind und was weiß ich alles. Das sind alles Dinge, die gewollt sind und auch im Bereich der Musik gibt es teilweise Sachen, die absolut getrennt sind. Überlegt euch mal die katholische Kirche bis heute, da gibt es keine Priesterin, ja, es gibt nur Priester, ja. Ein Papst ist auch nicht eine Frau. Ja. Also wir sind nicht die Einzigen auf der Welt als Muslime, die etwas von der Geschlechtertrennung halten. Ja. Aber bei uns im Islam ist das, wie gesagt, Mutawater. Also das ist so häufig überliefert, dass diese Trennung da ist und gewollt ist. Das fängt ja schon mit dem Hijab an. Das fängt mit dem Gebet in der Moschee an. Es fängt an, dass der Vorbeter ein Mann ist und so weiter. Dass eben keine Frau ist. Es gibt nicht eine Frau, vorbetet oder predigt oder sowas. All diese Sachen sind gewollt und jeder, der vernünftig ist, stimmt auch damit überein. 54. Sich zum Gebet beeilen. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn die Iqama ausgerufen wird, dann kommt nicht laufend, sondern gehend und ruhigen Herzens. Was ihr dann vom Gebet noch erreicht, das betet, und was ihr verpasst, das vervollständigt danach. Eine andere Überlieferung heißt es, Ibn Uyayna überliefert über Zuhri als Einziger, das holt nach. Über Abu Huraira heißt es, das vervollständigt danach. Ebenso über Ibn Mas'ud, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Abu Qatada und auch Anas über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Alle sagen, das vervollständigt danach. Ich lese nächste Überlieferung noch dazu. Abu Huraira berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, kommt ruhigen Herzens zum Gebet, betet den Teil, den ihr noch erreicht, und holt den Teil nach, um den man euch zuvor gekommen ist. In diesen Überlieferungen geht es grundsätzlich um zwei Angelegenheiten. Und das ist, stelle ich jetzt ausführlich dar, und das ist das Letzte für heute, bi'idhnillah azza wa jal. Erstens einmal, dass man, wenn man sich auf dem Weg zur Moschee macht, zum Gemeinschaftsgebet macht, kann es passieren, dass man vor lauter Eifer und weil man die Belohnung vollständig haben möchte, weil es einfach wertvoll ist, das Gebet von Anfang an mitzubekommen, und gemeint ist, dass man eben in der Reihe steht, während der Imam Allahu Akbar sagt, den sogenannten Tahrim-Takbir ausspricht, das heißt den ersten Takbir spricht, dann kann es passieren, dass wenn man die Iqama hört, dass man sich dann beeilt. Ja? Und wenn man sich beeilt, vernachlässigt man eben eine andere Angelegenheit, die noch wichtiger ist, als das Gebet von Anfang an mitzubekommen. Das ist der sogenannte Khushu'. Okay. Das Khushu', Khasha'a, wird auf Arabisch Sakana. Das heißt, dass man ruhig ist. Und diese Ruhe, ist natürlich in erster Linie im Herzen die Ruhe. Weil wenn du dein Herzrasen hast oder verengte Brust hast oder Sorgen hast, dann schweifen deine Gedanken ab und du bist bei allem anderen nur nicht bei deinem Gebeten, deinem Gespräch mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und die zweite Sache ist, die zweite Art von Khushu ist neben dem Herzen natürlich die Körperglieder. Deswegen sagt man, wenn diese Person, es gibt, manche Personen bewegen sich im Gebet zu viel, ja, sie kratzen sich, machen sich die Haare, rücken die Kleider zurecht, was auch immer. Und da sagt man, man sagt auf Arabisch, لو خشع لخشعت جوارحه. Ja, das heißt, wenn er Khushu' hätte, dann hätten auch seine Körpergliedmaßen Khushu'. Auf Deutsch, wenn er beruhigten Herzens wäre, dann wären auch seine Körperglieder ruhig. Okay? Der Prophet sagt, uskunu fis salah. Das heißt, seid still im Gebet, bewegt euch nicht. Das ist unheißlich, sich nicht zu bewegen. Wie gesagt, das wird alles zerstört, indem man rennt. Ja, deswegen sagt er, dann kommt nicht laufend, sondern gehend. Laufend ist eben viel schneller als nur zu gehen. Und beruhigten Herzens. Und zur Beruhigung sagt er, sallallahu alaihi wasallam, ihr könnt ja das nachholen, was ihr da verpasst, sage ich mal jetzt so salopp ausgedrückt. Das ist der erste Aspekt an diesen drei Hadithen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Dann gibt es einen zweiten Aspekt, der für uns wichtig ist, und zwar eben diese Aussage, ihr seht hier in der ersten Überlieferung heißt es, das vervollständigt danach, und das heißt auf Arabisch, fa'atimmu. Okay. Dann in der zweiten Überlieferung, wo es heißt, diese Überlieferung ist Shad, ja, heißt faqdu. Faqdu. Das wurde hier übersetzt mit das holt nach. Dann in der dritten Überlieferung heißt es, das vervollständigt danach. Okay? Auch hier wieder fa'atimmu. Und das ist Abu Huraira ibn Mas'ud und so weiter, alle ibn Propheten sallallahu alaihi wasallam und so weiter. Wenn wir sagen, die Frage ist eben, welche Überlieferung ist authentischer, weil je nachdem kann sich was anderes ergeben. Die Frage ist nämlich, wenn jemand eine Rak'a vom Salah verpasst hat, was macht er denn nach dem Gebet? Holt er die nach, wie wir oft sagen, oder vervollständigt er sein Gebet, das noch nicht vollständig ist? Und der Unterschied zeigt sich wie folgt. Wenn jemand in seinem, machen wir ein Beispiel, das Maghrib-Gebet, das aus drei Rak'a besteht, ja, wenn jemand in seinem Gebet die erste Rak'a verpasst hat und dann mit der zweiten Rak'a mit dem Imam betet, ist das für ihn die erste Rak'a und für den Imam die zweite schon und dann kommt die dritte für den Imam und für dich deine zweite, sodass du, wenn der Imam sein Gebet beendet hat, du jetzt eine dritte verrichtest, dann würdest du vervollständigen, nennt man Itmam. Das ist die erste Überlieferung, die letzte in diesen dreien, ja, oder vier. Oder ist es anders? Ist es so, dass wenn du die erste verpasst hast und der Imam jetzt in der zweiten ist und jetzt kommst du ins Gebet rein, dass du jetzt die zweite verrichtest und danach betest du mit dem Imam die dritte und danach holst du die erste nach, die du verpasst hattest? Ja. Das ist die Frage, was hier, und die Überlieferungen, die besagen, das ist die Quintessenz des Ganzen, die Überlieferungen, die besagen, vervollständigt bedeuten, und sie sind mehr, die Überlieferungen sind mehr, ja, und sie sind authentischer, bedeuten, dass man für sich persönlich immer mit Nummer 1 beginnt. Immer mit Nummer 1 beginnt. Ja. Und das heißt, die Zahl, die du hast, ist eine andere Zahl, als die der Imam gerade verrichtet. Die Überlieferungen, die besagen, holt nach, das ist nicht ganz sauber übersetzt. Warum? Weil das Wort im Arabischen, das Verb, das diesem Wort zugrunde liegt, bedeutet, ist Qada. Qada. Und Qada im Arabischen hat mehrere Bedeutungen. Die offensichtliche ist, oder was heißt die offensichtliche ist, eine davon ist nachholen. Al-Qada heißt das Nachholen. Ja? Aber eben nicht nur eine, das ist eine Bedeutung davon. Eine zweite Bedeutung von Qada ist die gleiche wie vervollständigen. Ja. Wenn man nämlich einfach sagt, وَقُضِيَ الْأَمْر, heißt da was? تَمَّ الْأَمْر. Und Tamma, Itmam, ist gleich. Ja. Deswegen, das Wort hier schwankt zwischen verschiedenen Bedeutungen. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا. Das heißt, wird übersetzt immer, und dein Herr hat geurteilt, dein Herr hat befohlen. Ja, das ist eine andere Bedeutung von Qada. Okay? Aber hier sehen wir, dass das Wort Qada hat mehrere Bedeutungen. Das Wort Tamma oder Itmam hat eine Bedeutung. Also, wenn ich eine Möglichkeit habe, die Hadithe in Einklang zu bringen, dann mache ich das, hat das Vorrang. Weil die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr groß, dass hier der Überlieferer ein anderes Wort benutzt hat beim Überliefern. Das kann natürlich passieren. Ja? Oder dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es mal so gesagt hat. Und wenn wir die Hadithe in Einklang bringen können, was hier sehr einfach ist, dann hat das Vorrang gegenüber, dass wir hier von Widersprüchen sprechen und sagen, das ist authentischer als das. Warum? Es gibt keinen Grund, eine Überlieferung der anderen vorzuziehen. Sie alle haben die gleiche Bedeutung. Aber das ist der Grund, warum manche Ulama sagen, man holt nach, und andere sagen, man vervollständigt. Ja? Und wie gesagt, Zusammenfassung des Ganzen ist, man vervollständigt sein Gebet und holt nicht nach, Wallahu a'lam. Auch wenn wir das manchmal so sagen, salopp, aber es geht hier um den Itmam. طيب, ich denke, an der Stelle machen wir Stopp, weil vielleicht gibt es irgendwelche Fragen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, auf Deutsch sagt man so schön, in der Kürze liegt die Würze, und deswegen lieber wenige Sachen, und wir merken uns das. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen für eure Aufmerksamkeit und euch belohnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.